Schön, dass schon wieder so viele Leute da sind zur zweiten Veranstaltung von unseren vier Veranstaltungen. Wir sind die Futures on Britain, wir sind eine kommunistische und demokratische Gruppe, organisiert im Gamsbündnis. Darüber hinaus europaweit ist organisiert bei Beyond Europe und wir sind der ACTA Kommunismus. Und wir haben eben diese Reihe gestartet, wo wir so ein bisschen den Übergang der Produktionsweisen und die Gedanken und Versuche hin zu einer bedürfnisorientierten Produktionsweise aufzeigen wollen. Heute haben wir als Gast Ralf Hoffbogge dabei. Er ist Historiker und Autor verschiedener Bücher. Unter anderem das, was glaube ich die meisten von euch kennen aus der Theorie und Org-Reihe, Sozialismus und Arbeiterbewegung in Deutschland. Dann noch Geschichte des Kommunismus und Linkssozialismus, Richard Müller, der Mann in der Novemberrevolution. Und in der Zeitschrift Arbeit, Bewegung und Geschichte ist er auch Redaktionsmitglied. Er hat auch einige Bücher dabei, die ihr heute vergünstigt kaufen wollt und sollt, weil er nicht alle wieder mit nach Berlin nehmen will. Und heute geht es um einen historischen Abriss zu den Gedanken zur Veränderung der Produktionsweise hin zu einer bedürfnisorientierten Produktionsweise der Arbeiterinnenbewegung. Das wird wie folgt ablaufen, dass wir erstmal uns ungefähr eine Dreiviertelstunde, eine Stunde den Input anhören wollen, dazu kurz Verständnisfragen klären wollen und dann hin zu einer Runde von inhaltlichen Fragen und einer Diskussionsrunde. Der Vortrag hier wird aufgenommen, wenn ihr zum Beispiel bei der Diskussion irgendwie drauf sein wollt, dann sagt es einfach kurz vor eurem Vortrag. Und dann würde ich jetzt auch übergeben. Ja, dann bedanke ich erstmal. Vielleicht kannst du die Bücher nochmal kurz rumgeben. Na klar. Da kann dann jeder nochmal reingucken. Wir merken uns, wo sie nicht wieder zurückkommen. Nein, die werden synchronisiert. Genau. Ja, ich habe. Es geht heute, wie gesagt, um die Geschichte der Arbeiterinnenbewegung, in der eigentlich schon seit 200 Jahren oder über 200 Jahren Modelle und Forderungen aufgestellt worden sind, wie man diesen Industriekapitalismus überwinden kann, dadurch, dass irgendwie die Arbeit, aber auch die Ergebnisse der Arbeit gleich verteilt werden und dass die Arbeitsteilung vor allen Dingen Objekt demokratischer Entscheidungen ist. Und wenn man heute Sozialismus hört oder gar Planwirtschaft hört, dann wird es oft reduziert auf den Widerspruch Markt und Staat. Und bei Staat denkt man oft, also Sowjetunion, Stalinismus, undemokratisch, kann gar nicht gehen. Dabei sind eigentlich alle Konzepte, die in der sozialistischen Arbeiterinnenbewegung entworfen worden sind, demokratische Konzepte. Und es sind Konzepte, die sehr eng mit der bürgerlichen Demokratiebewegung, mit dem Liberalismus und mit den Bewegungen gegen die Monarchie und für die Errichtung halt erstmal bürgerlicher Demokratie verbunden waren, die aber immer schon darüber ein Stück weit hinaus gewesen haben, weil sie diese Demokratie eben auch in die Fabriken, in die Betriebe, in die Produktion reinholen wollten. Ich kann da nur einige Sachen streifen. Ich kann nicht alles und jedes einzelne Konzept erklären, aber worum es mir heute geht, ist wirklich mal diesen Bogen aufzumachen und zu sagen, okay, das hat eine ganz lange Geschichte, das fängt nicht erst 1968 an oder das fängt auch nicht erst 1848 mit dem Kommunistischen Manifest an, sondern das sind die Debatten, die eigentlich jede Generation in ihren sozialen Kämpfen wieder neu sich erarbeitet und diskutiert hat. Und von daher freue ich mich, dass heute die Hütte voll ist und die nächste Generation sich diese Inhalte aneignen will. Ich habe einen kleinen Zeitstrahl gemacht, vom Sozialismus zur Wirtschaftsdemokratie mit Fragezeichen, weil es sozusagen in Frage stellt, ob das eine lineare Evolution von Konzepten und Ideen ist. Ich würde das mal so offen lassen. Es ist eine Zeitleiste, die geht von 1799 bis 1930, also ich höre so ein bisschen mit dem Ende der Weimarer Republik auf, weil das Ziel ja auch oder die Anfrage auch war, so ein bisschen die klassische Arbeiterinnenbewegung in der Hochphase darzustellen. Wir können aber vielleicht nochmal Exkurse machen zu Post 45, Post 68, je nachdem, wer da Lust drauf hat. Ja, ein Schluck Wasser und dann steige ich ein. Genau. Antikapitalismus gibt es eigentlich, seit es Kapitalismus gibt, oder wenn man penetrant sein will, schon vorher. Also schon im Bauernkrieg 1525 gab es Kritik an Geldwirtschaft, an Kapitalisierung, an entstehenden Agrarkapitalismus. Das war damals noch keine Arbeiterbewegung, aber eine Bauernbewegung. Ähnliche Sachen gab es in England und in allen anderen Staaten eigentlich, in denen halt die feudale Ordnung ins Wanken kam und sich eine bürgerliche Gesellschaft und eine kapitalistische Produktionsweise herausgebildet hat. Seitdem ein industrieller Kapitalismus, der sich zuerst in England herausgebildet hat, aus dem Agrarkapitalismus heraus, vor allen Dingen durch die Erschließung neuer Energiequellen, die Dampfmaschine ist da das bekannteste. Seitdem es das gibt, gibt es eben auch aus der Arbeiterinnenbewegung Widerstand und Infragestellung, ob diese neue Ordnung denn wirklich die letzte Ordnung aller Dinge ist. Eins der ersten Daten, die ich hier aufgeschrieben habe, ist Robert Owen, einer der sogenannten Frühsozialisten, so nennt man die sozialistischen Pioniere und Vordenkerinnen, die ungefähr bis Mitte des 19. Jahrhunderts, also mehr oder weniger in der vormarxischen Zeit aktiv waren und ihre Modelle propagiert haben. Er hat schon 1799, vor über 200 Jahren, eine Kooperative gegründet, die Kooperative New Lanark. Das kann man heute noch besichtigen. Und das war eigentlich so eine Art Modellstadt, in der er demonstriert hat, dass man halt tatsächlich die Arbeiter am Gewinn beteiligen kann und an der Verwaltung beteiligen kann. Das war damals hauptsächlich Textilindustrie, was produziert wurde. Das war die Schlüsselindustrie im entstehenden Kapitalismus. Und Robert Owen hat halt von dem Geld, was am Ende über war, halt Schulen gebaut, das investiert in die Erziehung der Arbeiterinnen. Und das Ganze war eins der ersten Genossenschaftsexperimente. Genossenschaft bedeutet halt letztlich Kollektiveigentum. Die Leute sind Genossinnen und Genossen und erhalten darüber, dass sie sozusagen als Genossen Anteile an den Produktionsmitteln haben, die aber kollektiv verwaltet werden, die eben nicht einzeln irgendwem gehören, erhalten sie halt was zurück aus ihrem Arbeitsertrag. Die Genossenschaftsbewegung, damals das Robert Owen, hing noch sehr stark an der Persönlichkeit dieses einzelnen Menschen, der halt ziemlich stark das Modell auch dominiert hat. Von daher kann man auch fragen, ist das überhaupt so richtig genossenschaftlich, wenn da halt so ein Mann so ein Modellprojekt hinstellt, was faktisch ohne ihn nicht funktioniert hat. Er hat sich damals darauf verlassen, dass alle anderen Kapitalisten das mehr oder weniger nachahmen, weil wenn er demonstriert, man kann halt Kapitalismus machen oder man kann halt industriell produzieren, ohne dass die Leute vor die Hunde gehen, ohne dass man Kinderarbeit machen muss für Sechsjährige und ohne dass die Leute mit 30 schon sterben, dann würden das ja alle einsehen, weil das ja so menschlich ist und würden das sozusagen nachmachen. Das ist aus irgendeinem Grund nie passiert. Also kann man so seine Schlüsse daraus ziehen. Ein Schluss, der daraus gezogen worden ist, ist, dass sich die Arbeiterinnen und Arbeiter selber organisieren müssen. Dass sie also auch nicht warten können, bis irgendein Wohltäter ihnen ein Modell hinstellt, an dem sie dann teilhaben. Oder warten können, bis sich alle anderen Fabrikbesitzerinnen irgendwie bekehren, sondern dass sie letztlich diese Genossenschaften selber aufbauen müssen. 1849, das ist das zweite Datum auf meiner Zeitleiste, damit wechseln wir auch das Land in Deutschland, gab es einen Genossenschaftspionier, der hieß Hermann Schulze-Delitzsch. Ich glaube, ich habe es falsch geschrieben, das sieht man aber auf dem Tonband nicht, sondern nur hier. Da muss noch ein Z dazwischen, ist nämlich nach dem Ort benannt. Eigentlich hieß er nur Schulze, aber damals hat man die Parlamentsabgeordneten, die Schulze, Meier oder Müller hießen, hat man immer den Geburtsort oder den Wahlkreis angefügt, damit man sie überhaupt irgendwie auseinanderhalten kann. Der hat die erste Genossenschaft in Deutschland gegründet. Das war damals eine Schuhmachergenossenschaft, wo halt Handwerker, Handwerkerinnen wahrscheinlich eher nicht, wenn man genauer hinguckt, gemeinsam zusammengespart haben, dass sie gemeinsam Produktionsmittel erwerben können. Sicher nicht zufällig im Schuhmacherhandwerk, wo man nicht so viel Zeug braucht, was nicht so industriell ist, wo halt nicht so viel Kapital zu erwerben ist. Und das war halt ursprünglich eigentlich gedacht als Nothilfe, um einen besonders von Armut und Verelendung betroffenen Berufsstand halt soziale zu einer bisschen besseren Lebensstand zu verhelfen. 1849 ist nicht zufällig, ein Jahr nach der 1848er Revolution, als schon beinahe die Monarchie in Preußen, Sachsen, Bayern und so weiter gestürzt worden wäre von der bürgerlich-demokratischen Revolution in der Zeit. Die ist fehlgeschlagen bzw. niedergeschlagen worden. Und es ist sicher halt auch, hat was damit zu tun, dass man in dieser nachrevolutionären, reaktionären Zeit versucht hat, dann eben über Sozialreformen halt wenigstens schrittweise Verbesserungen durchzusetzen. Hermann Schulze-Delitzsch, seine Idee war, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter sich von ihrem Arbeitslohn halt letztlich zusammensparen, dieses Spargeld als Grundkapital in Genossenschaften einbringen und aus den Arbeitergroschen werden dann Produktionsmittel angeschafft und damit können sie dann selber wirtschaften und sich sozusagen aus dem Elend zu erlösen. Er war ein liberaler Reformer, dementsprechend kein Revolutionär und auch kein Sozialist, was Owen noch gewesen ist, der auch auf jeden Fall in die sozialistische Tradition eingeordnet wird. Einige von diesen Genossenschaften sind gelaufen, aber die Idee hat nicht so richtig Feuer gefangen. Ein Kritiker von Hermann Schulze-Delitzsch hieß Ferdinand Lassalle und das war letztlich der Gründer der sozialistischen Arbeiterbewegung in Deutschland. Er hat ein offenes Antwortschreiben verfasst, ein Brief, der hierher ging, nämlich nach Leipzig, weil der Arbeiterverein Vorwärts, hieß er, glaube ich, ihn gefragt hat, was soll man denn machen? Wie kommen wir denn jetzt weiter? Das war 20 Jahre nach, nicht ganz 20 Jahre, 15 Jahre nach dieser 48er-Revolution. Das Klima wurde schon so ein bisschen liberaler. Vorher wurden alle kommunistischen und linken Vereine verboten. Und dann regte sich langsam wieder was. Und man hat überlegt, sind denn jetzt diese Genossenschaften, hat das was gebracht, machen wir damit weiter oder brauchen wir nicht letztendlich ein ganz anderes Modell? Und Ferdinand Lassalle hat sich sehr eng mit Schulze-Delitzsch auseinandergesetzt, aber er hat einen zentralen Kritikpunkt gemacht, wo er meint, warum Schulze sein Modell nicht funktioniert, nämlich die Arbeiter haben zu wenig Geld in der Tasche. Wenn sie alles zusammensparen und hinlegen, können sie am Ende doch nicht die Fabrik kaufen, weil man hält sie mit ihrem Lohn so kurz, dass es niemals reichen wird. Also es wird niemals reichen, um wirklich alle Arbeiter, die damals noch in Massen, also die Industrialisierung war noch längst nicht abgeschlossen, die ging eigentlich erst los in Deutschland um 1850, deutlich später als in England, deswegen auch der Zeitsprung hier. Also er meint eher, die Verelendung läuft noch an, die Leute werden ärmer und ärmer und da können sie sparen, bis sie blöde sind, sie werden das halt niemals dieses Tempo aufholen. Und er hatte dann eine Theorie dazu, warum die Leute immer nicht nur arm, ärmer werden, sondern auch arm bleiben. Das hat er das eherne Lohngesetz genannt, also das eiserne Lohngesetz, wenn man es mal übersetzt in aktuelle Sprache. Und er meint halt, die Fabrikunternehmer, die Eigentümer, die Kapitalisten werden den Arbeitern immer nur so viel zahlen, wie sie zu ihrer Reproduktion brauchen. Das heißt, die zahlen ihnen nur so viel wie das Minimum, was man an Essen einkaufen muss für sich und die Familie und was die Miete für eine schlechte Bude kostet. Und mehr müssen sie nicht zahlen, weil mehr muss der Arbeiter ja nicht ausgeben oder ist er nicht gezwungen auszugeben. Und das sind die Reproduktionskosten, damit die nächste Generation Arbeiterinnen und Arbeiter in 20 Jahren oder damals mit Kinderarbeit eher in 12 Jahren wieder vor der Tür steht und in die Fabrik eingeht. Und das wird sich überhaupt nie ändern. Das ist sozusagen so ein Kernding im Kapitalismus, dass der Lohn nie über das steigt, was man zur Reproduktion braucht. Deswegen fand der Lassalle auch Streiks eigentlich nicht so dolle, weil er meint, da kann man streiken, wie man will, die werden uns nie mehr geben. Sondern er hat gesagt, da muss man politisch rangehen, das braucht ein gesamtgesellschaftliches Konzept. Und er hat die Genossenschaftsidee sozusagen verstaatlicht. Er hat gesagt, man braucht Genossenschaften mit Staatshilfe. Der Staat muss dieses Kapital bereitstellen, damit die Arbeiterinnen und Arbeiter tatsächlich ihre eigenen Herren in ihren Genossenschaften werden können. Und der Staat ist im Moment ein Staat des Kapitals, der wird das niemals tun. Aber wenn wir das freie Wahlrecht denn hätten, dann sind wir ja die Mehrheit, denn die Mehrheit der Leute sind ja die arbeitenden Leute, die Reichen sind die Minderheit. Das heißt, wenn wir freies Wahlrecht haben, dann wählen wir uns unsere eigene Regierung, die gibt uns dann diese Staatshilfe und damit können wir dann unsere sozialistischen Genossenschaften bauen und den Kapitalismus sozusagen niederkonkurrieren, weil wir haben ja die Subventionen. Also so eine Art genossenschaftssozialistisches Modell, was er propagiert hat. Und die erste politische Forderung, die sich aber aus seiner Konzeption ableitet, war alles draufsetzen aufs freie Wahlrecht. Und er schreibt es auch in seinem Brief, gucken Sie nicht rechts noch links, gucken Sie so ungefähr nur geradeaus, alles, was nicht frei ist und allgemeines Wahlrecht heißt, lassen Sie links liegen. Erscheint heute vielleicht fragwürdig, wo man eine linke Regierung nach der nächsten gewählt und abgewählt hat, wieder. Aber damals gab es halt tatsächlich in den deutschen Einzelstaaten, das waren Monarchien, und es gab begrenztes Wahlrecht, aber das teilweise nach Einkommen gestaffelt war oder eben Frauenwahlrecht sowieso nicht. Und die Parlamente, die es in den deutschen Teilstaaten gab, hatten halt faktisch nicht viel zu sagen. Ferdinand Lassalle starb schon 1864 an den Folgen eines Duells um die Gunst einer Dame. Freunde haben ihm geraten, er solle unbedingt doch vorher ein wenig üben mit der Pistole, er hat es abgelehnt. Aber er ist immer noch in guter Erinnerung uns allen, bis hin auf die SPD, die tatsächlich das Jahr 1863 noch als Gründungsjahr feiert. Es war 2013 wieder großes Hallo, 150 Jahre Sozialdemokratie. Darüber kann man streiten, er war einer von vielen Vorläufern. Aber Lassalle ist früh von der Bühne abgetreten oder abgetreten worden. Das machte so ein bisschen den Weg frei für seinen größten Widersacher, nämlich August Bebel. August Bebel war jemand, der sich in liberalen Arbeitervereinen politisiert hat. Die Liberalen hatten damals so Lesekreise, die hatten nicht nur mit Schulze-Delitzsch diese Genossenschaftsidee, sondern der linke oder demokratischere Flügel hat neben dem Sparen auch die Idee gehabt, dass die Arbeiterinnen natürlich durch Bildung sich verbessern können und hat das ein Stück weit gefördert. Andererseits wollte man, nachdem in einigen Teilstaaten die Wahlgesetze dann doch etwas liberalisiert waren, wollte man diese Leute natürlich auch gewinnen für Wählerstimmen. Und aus dieser liberalen Arbeiterbewegung hat sich Bebel politisiert, hat dabei irgendwann sein 68er-Erlebnis gehabt, nämlich 1868, wo er einen Teil dieser Arbeitervereinsstruktur mitgenommen hat in ein internationales Bündnis. Das war die erste Internationale, gegründet von Marx, Bakunin, Engels und anderen Leuten, 1864 in London, unter Hilfe der britischen Trade Unions, der Gewerkschaften dort. Und Bebel hat sich dann langsam an Marx angenähert. Und Marx und Lassalle waren Erzfeinde, nicht nur politisch, sondern theoretisch. Also ein bisschen Freundfeinde, sie kannten sich auch gut. Lassalle hat ihn auch nochmal eingeladen nach Berlin. Aber irgendwann hat der Marx sich hat Geld geliehen und nicht zurückgegeben. Und das hat dann Probleme verursacht. Und mochten sich halt nicht so gerne. Außerdem hat der Marx dem Lassalle immer vorgeworfen, entweder er klaut ihm die Ideen und zweitens, er klaut sie und schreibt sie aber auch noch falsch auf. Eine dieser Ideen, mit der Marx sich nicht anfreunden konnte, war das eherne Lohngesetz. Also er hatte auch eine Theorie über die Reproduktionskosten der Arbeiterklasse, dass die tatsächlich natürlich den Wert der Arbeitskraft bilden. Das heißt, das Minimum, was man einem Arbeiter tatsächlich zahlen muss, ist, wenn es nicht zur kompletten halt Schrumpfung und Verhungerung der ganzen Klasse kommt auf lange Sicht, dann ist es tatsächlich diese Kosten für Wohnung, Essen und so weiter. Aber er hat es in England gesehen, dass Klassenkämpfe tatsächlich einen Einfluss haben auf die Lohnhöhe, dass halt was zu den Bedürfnissen des Arbeitszelt nicht einfach so physisch, naturell an dem Kalorienverbrauch sich messen lässt, sondern dass zum Beispiel gestiegene Ausbildungskosten, dass Leute später anfangen zu arbeiten, auch Teil des Ganzen sind und dass die Organisation der Arbeiterinnen selber einen großen Unterschied macht. Die britischen Trade Unions haben schon seit Ende des 18. Jahrhunderts, also seit 1799 gab es schon die ersten, also da 1799 wurden in England die Gewerkschaften schon verboten, weil sie zu mächtig waren. Ja? Also eine viel längere Geschichte. Die Combination Laws, die Kombination der Arbeiterinnen also kombinieren, man tut sich zusammen und stellt Forderungen, das wurde verboten und 1824 wieder erlaubt. Man hatte da also länger Kapitalismus und länger Widerstand und daran haben Marx und Engels, die ja in England lange gelebt haben, gesehen. Also es macht einen Unterschied, ob die Arbeitskräfte ein Kartell bilden und sagen, wir verkaufen uns nicht an jeden. Gerade bei den Facharbeitern ging das sehr gut. Die hatten ein gewisses Monopol, wenn sie sich zusammengeschlossen haben. Zum Beispiel die Engineers, über die mein aktuelles Forschungsprojekt geht. Das waren halt Metallfacharbeiter. Die haben 7 Jahre Ausbildungszeit gehabt. Die konnte man nicht aus dem Nichts irgendwo herholen, wenn die gesagt haben, dafür nehme ich den Hammer nicht hin. Und es war halt Konkurrenzkampf auch zwischen den Auftraggebern, die sich die Leute abgeworben haben, dann konnten sie ein Kartell bilden und damit den Preis der Arbeitskraft hochdrücken. Also Marx' Theorie, klar, Streiks sind nützlich, Gewerkschaften sind nützlich, um den Sozialismus halt umzusetzen oder eine antikapitalistische neue Produktionsweise, reicht das nicht aus. Aber man braucht es auf jeden Fall, weil im Betrieb finden letztlich die realen Klassenkämpfe statt, im Betrieb finden Auseinandersetzungen zwischen Arbeit und Kapital konkret statt, um den Preis der Arbeitskraft. Und diesen politischen Kampf darf man nicht vernachlässigen. Das war eins der Sachen, die August Bebel mitgenommen hat nach Deutschland und wo er gegen Lassalle agitiert hat, wo am Ende die Lassallianer auch anfangen mussten, eigene Gewerkschaften zu gründen. Was er noch mitgenommen hat, ist die Idee, dass man nicht nur die Lohnarbeit irgendwie vergesellschaftet, sondern auch die Hausarbeit, die Reproduktionsarbeit. Also er hat ein Buch geschrieben, 1879, Die Frau und der Sozialismus, wo er den Trick gemacht hat, dass er eine Geschichte der bürgerlichen kapitalistischen Gesellschaft geschrieben hat, aber aus dem Blickwinkel der Geschlechterverhältnisse. Wie wird Arbeit nach Geschlecht verteilt und warum ist es ungleich verteilt? Ein Kapitel ganz hinten, etwas utopischeres Kapitel, kann sich jeder von euch mal durchlesen oder jede, gibt es ein Kapitel über kommunistische Küche, wo er erklärt, wie lästig die Hausarbeit ist, die Millionen Frauen, die Gesundheit und die gute Laune raubt und wie schön das doch ist, wenn man das in kommunistischen Großküchen vergesellschaften würde, dann hätte man nicht so viel Ärger. Also wenn ihr morgen in die Mensa geht, denkt an August Bebel. Ist humoristisch, aber ist eigentlich nichts anderes als das, was heute wieder diskutiert wird in der queerfeministischen Ökonomiekritik, was ein Stück weit auch umgesetzt ist durch sowas wie Kindertagesstätten, wo auch letztlich kapitalistisch Arbeit stattfindet. Es sind oft Träger, die auch Gewinn machen. Es wird Lohn bezahlt und so weiter. Aber trotzdem ein Stück weit, man nimmt die Erziehungs- und Reproduktionsarbeit aus den Familien raus, wo sie aus Liebe in Anführungsstrichen umsonst gemacht wird und vergesellschaftet sie. Also es ist eine gesellschaftliche Verantwortung, die aus Steuermitteln bezahlt wird. Das ist ein Fortschritt gegenüber Lassalle. Und zeigt auch so ein bisschen die Richtung, in die es geht. Vergesellschaftung ist eben eine Theorie, die auf die Gesamtgesellschaft sich bezieht. Auch Marx seine Schriften, wo der Bebel ja ein Einhänger von war, beziehen sich als Kritik der politischen Ökonomie auf die Nationalökonomie jener Zeit. Also nicht auf eine lokale kleine Genossenschaft, sondern schon aufs große Ganze und mindestens auf Ebene des Nationalstaats. Bei Marx denkt natürlich weiter, Proletarier aller Länder, schreibt er, vereinigt euch. Aber auf dieser höchsten Ebene muss sozusagen Produktion organisiert werden, wenn sie die Kapazitäten, die die aktuelle Produktionsweise, die großen Maschinerien, die großen Kapitalien, die gebraucht werden, wenn sie die halt nutzbar machen will, dann muss die Produktion aus gesamtgesellschaftlicher Ebene halt vergesellschaftet werden, sowohl in der Produktion als auch in der Reproduktion. Und das ist halt ein politischer Kampf, der eben zwar im Betrieb anfängt und gelernt werden muss, der aber im Grunde nur durch eine kommunistische Revolution letztlich beendet werden muss. Das ist auch der große Streitpunkt dann mit Bakunin und anderen vielleicht, die den Staat eben halt bekämpfen, zerschlagen und so weiter wollen, aber die ihn nicht in der Anfangszeit übernehmen wollen, um sozusagen diesen Staat zu geben für die kommunistische Gesellschaft. Was Marx und Engels auf jeden Fall sagen, am Anfang bleibt der Staat erhalten, er führt diese Vergesellschaftung durch, er verstaatlicht sozusagen dieses Großkapital, was uns heute ausbeutet und dann macht er daraus sozusagen mit dem Ziel einer demokratisch-sozialistischen Gesellschaft. Wie die genau aussieht, beantwortet weniger Theorie, sondern die Praxis, also Marx oder insbesondere Engels hat 1871 sich die Pariser Kommune genau angesehen und später gibt es das berühmte Engels-Zitat, seht euch die Pariser Kommune an, das ist die Diktatur des Proletariats. Also es war durchaus gedacht, dass diese staatliche Umverteilung demokratisch von der Mehrheit der Arbeiterklasse umgesetzt wird und der Diktaturbegriff bezog sich auf die Minderheit der reichen oder vorher reich gewesenen Unternehmer-Kapitalisten. Die Perspektive auf den Staat hat aber so ein bisschen Probleme mit sich gebracht in einer Gesellschaft, in der die Revolution nicht so richtig in Gange kam, aber gleichzeitig die Reform über parlamentarische Mehrheiten auch nicht. Ich habe hier geschrieben, 1891, Karl Kautsky, der Zukunftsstaat, Revolution als Naturnotwendigkeit. In Marx' Schriften ist so ein bisschen die Idee schon drin, dass eigentlich die Geschichte ja auf Seiten der Arbeiterinnen und Arbeiter steht, dass schon in einer kapitalistischen Gesellschaft die Fabriken immer größer werden, das Kapital immer größer wird, es immer weniger sozusagen Einzelkapitalisten gibt und dafür immer mehr sozusagen Monopole, Aktiengesellschaften und Ähnliches. Bei Lenin ist das nochmal auf die Spitze geführt. Irgendwann kommt der Staat und haut dem Monopol den Kopf ab und dann muss man halt sozusagen nur noch die Spitze ersetzen. Aber der Unterbau ist schon sozusagen planwirtschaftlich organisiert, weil innerhalb eines einzelnen Konzerns gibt es ja keinen Markt oder keine Verhandlungen, sondern da wird alles sozusagen top-down organisiert. Diese Idee Zukunftsstaat, das ist ein Begriff, der ist aus Karl Kautskys Erläuterung des Erfurter Programms von 1891. Ich glaube, die Erläuterung ist aber von 1892. Bezieht sich sehr stark auf naturnotwendige Tendenzen, also auf so ein bisschen die Idee, dass die Geschichte ein Ziel hat und dass das alles so ein bisschen in die Richtung läuft. Und das ist so ein bisschen eine Lesart, die sich eher als auf das Kapital, als auf das Kommunistische Manifest stützt. Und eher den objektiven, sozusagen historische Tendenzen betont, als die subjektive Aktivität dieses Proletariats oder was auch immer das revolutionäre Subjekt ist. Ein Problem dieser Lesart ist, dass die Sozialdemokratie im Deutschen Kaiserreich hat zwar ihre Verbotsphase überstanden, Bismarck hat versucht, sie zu zerschmettern, durch Verbote hat es nicht geschafft. Die Wahlergebnisse waren immer mehr, die Abgeordneten wurden auch immer mehr, aber man hat es nicht geschafft, auch nur das durchzusetzen, was Ferdinand Lassalle gefordert hat, nämlich das allgemeine freie Wahlrecht. Nach wie vor konnte im Kaiserreich der Kaiser die Regierung einsetzen und nicht das Parlament. Es fehlte also nicht so an Ideen, wie Sozialismus aussieht. Bebel hat dazu was geschrieben, Lassalle hat dazu was geschrieben, dies und das. Aber man hat gesagt, okay, solange man nicht die Macht im Staat hat, kann man das sowieso nicht umsetzen, also lassen wir es erstmal. Aber die Macht im Staat war so ein großes Fragezeichen, wie man die bekommt. Die große Stunde der Wahrheit, man hat sich lange so rumgedrückt darüber, indem man gesagt hat, okay, unsere Wahlergebnisse steigen, wird sich schon alles wenden. Die Stunde der Wahrheit war der 4. August 1914, als es so eine Ja-Nein-Entscheidung gab. Nämlich Ja-Nein, unterstützt die deutsche Arbeiterbewegung den Ersten Weltkrieg, unterstützt sie konkret Kriegskredite, das heißt, dass der Staat Anleihen ausgibt, mit denen der Krieg finanziert wird. Das war nämlich eins der wenigen Rechte, die das Parlament hatte. Und das war das große Versagen der Sozialdemokratie. Viele Leute haben gesagt, das machen wir nicht mit. Aber letztlich hat sich die Fraktion durchgesetzt, die gesagt hat, wieso? Die anderen haben doch zuerst angegriffen. Jetzt müssen wir halt zu Deutschland stehen. Und hat sich halt auf den Leim begeben von Kaiser Wilhelms Rede. Ich kenne keine Parteien mehr, nur noch Deutsche. Es gibt tatsächlich einige Leute, die aus diesem Nationalismus eine Theorie gestrickt haben. Interessanterweise kamen die gar nicht aus der Partei, sondern hauptsächlich aus der Gewerkschaftsbewegung, wo sich die reformistischen Kräfte mehr oder weniger konzentriert haben, die aber weniger theoriereformistisch waren, wie Eduard Bernstein. Das war jemand, der von Anfang an gesagt hat, das mit der Revolution klappt nicht, wir müssen reformieren. Aber der war ziemlich stark gegen den Krieg, sondern es war eher so eine Art zweite Reihe von eher Leuten, die vorher nicht hervorgetreten sind. Friedrich Ebert ist eine Person, die man nennen könnte, die gesagt haben, nee, also jetzt müssen wir uns auf die Seite des Kaisers schlagen. Und aus den Gewerkschaften und anderen kam dann die Theorie des deutschen Sozialismus oder Kriegssozialismus, wo man gesagt hat, wieso? Im Ersten Weltkrieg haben wir jetzt eine Verstaatlichung der Rüstungsindustrie. Es hat tatsächlich die Regierung die Unternehmer gezwungen, sich an einen Tisch zu setzen mit den Gewerkschaften. Es gab 1916 die sogenannten Kriegsausschüsse und das Vaterländische Hilfsdienstgesetz. Und es war tatsächlich ein nie gesehener Eingriff des Staates in die Produktion. Weil wenn man das alles dem Markt überlässt und dann wartet, ob die richtige Logistik steht und die Granaten an der Front ankommen oder nicht, das hat man nicht riskiert im Deutschen Kaiserreich. Es war also eine Staatsplanwirtschaft und das war in allen kriegführenden kapitalistischen Gesellschaft so. Das war in Frankreich so, das war in England so und das war in Deutschland so. Kriegslogistik bedeutet immer massive Staatseingriffe. Interessanterweise haben jetzt tatsächlich Leute das zum Sozialismus verklärt. Das wäre ein deutscher Sozialismus und man müsse jetzt sozusagen doch nur diese Momente, diesen Kompromiss, diesen Handschlag zwischen Staat, Kapital und Gewerkschaften erhalten und gegen dieses englische Händlervolk, die ja sowieso Deutschland zersetzen wollen, dann gewinnen. Und dann würde man den anderen schon den Sozialismus beibringen. Also es ist durch die Fixierung von Staat, aber vor allen Dingen durch diesen letztlich auch oft völkisch argumentierenden Nationalismus, ist es eine Perversion, der ursprünglich internationalistisch, also alle vorherigen Leute in der Zeitleiste haben immer sehr international argumentiert und waren auch international aufgestellt. Ist es eine Perversion dieser Idee und eine Perversion, die aber letztlich auch an der Utopielosigkeit und an Vertrösten auf irgendeine staatliche von oben Lösung liegt, die in den vorherigen Entwürfen, wo es noch viel mehr um Genossenschaft, Selbsthilfe und Ähnliches geht. Die Rebellion gegen diese Idee, gegen diesen deutschen Sozialismus, war schon 1916 eine gewerkschaftliche Massenstreikbewegung, die gesagt hat, wir schmeißen den Hammer hin. Erstens lassen wir uns das Streikrecht nicht nehmen. Zweitens sind diese Kriegsausschüsse überhaupt nichts, wo wir vertreten werden, weil wir haben Pressezensur, wir dürfen nicht mal frei unsere Meinung sagen. Wir haben nicht mal mehr ein Kündigungsrecht, denn Teil des Vaterländischen Hilfsdienstgesetzes war, dass die Arbeit militarisiert wurde, also so ungefähr eine Art Reichsarbeitsdienst oder Militärdienst in der Fabrik. Man durfte nur kündigen, wenn man die Unterschrift vom Unternehmer hatte. Und so hatte man das letzte, gleichzeitig waren die Löhne gedeckelt. Aber wenn man die Löhne gedeckelt hat und nicht kündigen kann, gibt es halt überhaupt keine Möglichkeit mehr, bei Preissteigerungen irgendwie durch Arbeitsplatzwechsel noch irgendwie seine Lebensbedingungen zu verbessern. Dagegen gab es eine Rebellion, die war zunächst eine Aktion von wilden Streiks, wo die Leute den Krieg nicht in Frage gestellt haben. Dann war es eine Rebellion gegen den Krieg, eine radikal-pazifistische Bewegung, die Antikriegsstreiks gemacht hat, mitten in der Rüstungsindustrie, also der größte Albtraum für die Kriegssozialisten und die Generäle. Und daraus ist am Ende die revolutionäre Bewegung entstanden, die dann zusammengefunden hat mit einer großen Soldatenmeuterei, die, wie ihr wisst, die Roten Matrosen, Kiel und Wilhelmshaven, die den Ersten Weltkrieg beendet haben. Und aus dieser letztlich Fabrikrevolte gegen den Autoritarismus des Fabriksystems ist die Rätebewegung entstanden. Die Rätebewegung ist nicht aus einer Theorie entstanden. Das waren natürlich Leute, die Sozialisten waren, sozialistische Gewerkschafter, aber es ist relativ interessant, dass diese Leute, einer von denen zum Beispiel der Richard Müller, den ich hier auch angeschrieben habe, der war Branchenleiter der DREA im Deutschen Metallarbeiterverband, und hat da maßgeblich das Ganze mitformuliert. Aber diese Formulierung, wie sieht das reine Rätesystem aus, kam erst 1919. Es kam so 1919, also es kam nach der Revolution. Und es folgte hier die Theorie der Praxis. Also die Praxis war Arbeiterversammlungen und eine radikale Versammlungsdemokratie, die hauptsächlich daher kam, dass die Spitze der Arbeiterinnenbewegung nicht mehr die Interessen der Basis vertreten hat. Die waren für den Krieg. Die Gewerkschaften haben gesagt, man soll nicht mehr streiken. Und die Parlamentarier haben gesagt, man soll tun, was der Kaiser sagt. Also haben halt völlig ignoriert, was von unten kam. Also hat sich die Basis unten selber organisiert, da keine Führung offiziell gewählt werden konnte, weil Versammlungen verboten waren und Pressezensur bestand, hat man halt eine lokale Versammlungsdemokratie wieder aktiviert und aus der ist in der Revolution, also zunächst als Streikversammlungen, Streikkomitees, die gewählt wurden. Daraus hat sich so eine clandestine Bewegung von Obleuten, also Fabrikvertrauensleuten, ergeben und später ist daraus die Rätebewegung entstanden und die wurde dann 1919 theoretisiert als in dieser Form halt Richard Müller, Ernst Däumig, habe ich euch aufgeschrieben, zwei Protagonisten des reinen Rätesystems. Was war das reine Rätesystem? Rein war es aus zwei Gründen. Erstens, man wollte nur das Rätesystem und kein bürgerliches Parlament mehr. Das war sehr wichtig, weil es viele Leute gab, die sagen, man muss eine Nationalversammlung wählen, man wählt ein Parlament mit Parteien. Und die reine Rätesystem-Leute haben gesagt, nee, man braucht politische Arbeiterräte auf allen Ebenen und industrielle Arbeiterräte, die bilden zusammen zwei Systeme und dann braucht man im Grunde kein Parlament mehr, weil die politischen Arbeiterräte ersetzen die politische Verwaltung und den Parlamentarismus. Das zweite Reine war, dass die Unternehmer nicht wählen dürfen. Das war, was Engels hat unter Diktatur des Proletariats verstanden, die Pariser Kommune, radikale Selbstverwaltung. Die Leute sind ihm an diesem Punkt gefolgt. Diktatur des Proletariats bedeutet, dass nur Leute wählen dürfen, die nicht von fremder Arbeitskraft leben. Also letztlich doch noch das Wahlrecht für die Mehrheit der Bevölkerung, vor allen Dingen für viel mehr Leute als vorher wählen durften, weil die Revolution das Frauenwahlrecht durchgesetzt hat, was radikaler Punkt ist in dieser Revolution. Das reine Rätesystem konnte sich nicht durchsetzen, aus verschiedenen Punkten. Erstens, weil halt tatsächlich der Bewusstwerdungsprozess, was will man eigentlich, wo wollen wir hin, mitten in der Revolution erst stattgefunden hat, was auch, glaube ich, gar nicht anders sein konnte, weil erst diese Revolution und dieser Kampf gegen die Diktatur, die das Kaiserreich praktisch war, so eine Massenpolitisierung überhaupt hervorgerufen hat, dass viele Leute sich interessiert haben und eingemischt haben. Aber als die Theorie formuliert war, war die Gegenrevolution schon so stark, dass faktisch alle Streiks, die dieses reine Rätesystem halt verfochten haben, niedergeschlagen wurden. Einerseits die Räterepubliken in München und anderen Städten, Bremen zum Beispiel, aber auch zum Beispiel der Generalstreik in Berlin im März 1919, wo wirklich ein ziviler Generalstreik mit militärischen Mitteln niedergeschlagen worden ist, wo es 1200 Tote gab, allein in Berlin-Lichtenberg. Also die nackte Gewalt ist ein Grund, warum das Rätesystem sich damals nicht durchgesetzt hat, aber eben auch diese relativ lange Phase der Unentschlossenheit. Zum Beispiel haben am 16. Dezember 1918, also auf einer der ersten Reichsrätekongresse, die Mehrheit der Leute noch gegen das Rätesystem gewählt und für ein Parlament gewählt. Und damit haben sie sich ein Stück weit selber aus der Bahn geschossen. Was allerdings durchgesetzt werden konnte, und das ist sehr interessant und wichtig, ist der Paragraph 165 der Weimarer Reichsverfassung. Und das ist der sogenannte Räteparagraph. Da steht drin, die Arbeiter und Angestellten sind dazu berufen, gleichberechtigt in Gemeinschaft mit den Unternehmern an der Regelung der Lohn- und Arbeitsbedingungen sowie an der gesamten wirtschaftlichen Entwicklung der produktiven Kräfte mitzuwirken. Und da steht noch drin, sie erhalten Bezirksbetriebsarbeiterräte sowie nach Wirtschaftsgebieten gegliederte Bezirksarbeiterräte und einem Reichsarbeiterrat. Das ist relativ interessant, ein Reichsarbeiterrat, Bezirksarbeiterräte, Betriebsarbeiterräte. Da ist im Grunde die ganze Rätepyramide, die Richard Müller und Ernst Däumig gefordert haben, eingebaut in die Weimarer Verfassung. Es war auch ein wesentlicher Kampf, davon wollten die Abgeordneten von Anfang an überhaupt nichts wissen. Aber als sie dann in Weimar saßen und faktisch mit dem Flugzeug nur die Kuriere hin und her schicken konnten, weil um sie herum nichts mehr lief und kein Zug mehr fuhr und alles im Generalstreik versackt ist, haben sie sich doch entschlossen, diesen Paragraph da reinzuschreiben. Das Problem ist aber gleichberechtigt und in Gemeinschaft mit den Unternehmern. Das heißt, einzig der Betriebsarbeiterrat, der später Betriebsrat hieß, war der einzige Rat, wo nur Arbeiterinnen und Arbeiter drin saßen. Und dem gehörte nicht die Fabrik, wie das ursprünglich gedacht war, sondern der war im Grunde eine Personalvertretung, die bestimmte Vetorechte und Vertretungsrechte hatte, aber keine Kontrolle über die Produktion, wie das eigentlich gedacht war. Die anderen Räte auf Bezirksarbeiterräte und Reichsarbeiterrat sind erstens nie zusammengetreten. Man hat das einfach in diese Verfassung geschrieben und hat dann kein Ausführungsgesetz erlassen, weil halt der politische Druck nicht mehr da war, da was draus zu machen. Und zweitens, selbst wie es da in der Verfassung stand, wären es Räte gewesen, in denen Unternehmer und Arbeiterinnen gleichberechtigt drin saßen. Also eigentlich keine sozialistische, sondern eine korporatistische Organisation. Also Korporatismus, die Idee, dass es zwischen Arbeitern und Kapital keinen grundsätzlichen Widerspruch gibt, sondern dass die sich gefälligst an einen runden Tisch setzen sollen und sich dann schon einig werden im Interesse von was auch immer. Vom großen Ganzen, Allgemeinwohl. Im heutigen Betriebsrätegesetz heißt es, glaube ich, im Betriebsfrieden. Das Problem an diesem Räteparagraphen, das war einerseits ein historischer Kompromiss, andererseits ist da die gesamte Niederlage der politischen Linken in der Novemberrevolution schon eingeschrieben. Und während der Weimarer Republik gab es eine ganz lange Debatte, was macht man da jetzt? Die Position der Kommunisten, die sich ja von der SPD abgespalten haben, der KPD, war relativ glasklar. Der Paragraph ist nichts wert, das ist alles Schrott, man muss das niederkämpfen und braucht eine neue Revolution. Das Problem der KPD war, dass sie nicht genug Leute zusammenbekommen hat für diese neue Revolution. Sie hat zweimal versucht, einen bewaffneten Aufstand zu machen, 1921 eigentlich hier im Raum, vor allen Dingen Halle. Leuna und so weiter gab es große Arbeiteraufstände, die sogenannte Märzaktion, 1923 nochmal in Hamburg. Aber das waren isolierte Aufstände, wo die Utopie, eine bewaffnete Minderheit stürmt erstmal los und dann läuft sie in Russland und wir haben die Mehrheit, überhaupt nicht funktioniert hat. und die Machtergreifung als Revolution gescheitert ist. Eine meiner Thesen, warum sie gescheitert ist, es gab zwar 1923 durchaus eine revolutionäre Regierung, es war die Zeit der Hyperinflation, es war eine Zeit von wirtschaftlichem Zusammenbruch, der antikapitalistische Stimmung sehr hoch war, aber man hat halt Militär mit Politik verwechselt und wenn man sich die Geschichte der Novemberrevolution genau anguckt, dann zeigt die, dass die ja eigentlich aus einer Friedensbewegung, aus einer Antikriegsbewegung entstanden ist und dass auch da revolutionäre Gewalt eigentlich nur angewendet wurde in Defensivaktionen, wenn als Reaktion auf die Gegenrevolution, die sehr schnell sich bewaffnet hat. Das ist meiner Meinung nach ein der Gründe für dieses gescheiterte Revolutionskonzept, was sich sehr auch an der Oktoberrevolution der Bolschewiki orientiert hat. Aber selbst die ist keine militärische Aktion gewesen, sondern im Grunde eine Auswirkung von einer sehr politischen Serie von politischen Streiks. Die Sozialdemokratie hatte nie diese Avantgarde-Theorie, dass man jetzt mit einer Revolution das Ganze umschmeißen muss. Aber die meisten wollten das auch nicht, weil sie eher in der Tradition der Kriegssozialisten standen und der Leute, die eine Revolution sowieso für eher chaotisch und schrecklich und eher ablehnenswert hielten. Aber in der Sozialdemokratie waren auch viele Leute der USPD, der ehemaligen Kriegsgegnerpartei, beigetreten wieder, die sich eben nicht den Kommunisten angeschlossen hatte. Und die bildeten seit 1922 wieder einen linken Flügel in der Sozialdemokratie und haben da wieder angefangen, so was wollen wir eigentlich? Also wie soll das sein? Wir sind ja immer noch eine sozialistische Partei, immer noch berufen wir uns auf Marx und Engels, jetzt muss aber was kommen. Und das hat so eine kleine Linkswende ausgelöst. Das Heidelberger Programm der SPD 1925 ist da ein Marktpunkt. Was aber noch interessanter ist, und das habe ich hier deswegen 1928 euch aufgeschrieben, ist das Konzept der Wirtschaftsdemokratie. Das ist das sozialdemokratische Transformationskonzept, würde die Rosa-Luxemburg-Stiftung heute sagen, wo das Thema auch noch viel diskutiert wird, weil es eben eine Idee ist, wie man auf demokratischem Wege zum Sozialismus gelangt. Und also demokratisch in dem Sinne, dass man halt mit Reformen aus den Parlamenten und innerhalb der gegebenen Verfassung sozialistische Eigentumsverhältnisse schrittweise einführt. Die Idee ist, dass man einerseits diesen Räteparagraphen nutzt, ausweitet, dass man halt bestehende Formen von Staatseigentum ausweitet, dass man gleichzeitig bestehende Formen von Regulation von Arbeit ausweitet. Also ein großer Erfolg war da die Arbeitslosenversicherung von 1927. Vorher, wenn man keine Arbeit hatte, stand man auf der Straße und hatte man kein Geld und hatte man kein Essen und das war's. Es gab bestenfalls ein kommunales Fürsorgeamt von der Stadt. Wenn die Stadt pleite war, gab das auch kein Essen aus und dann war es das. Und sowas wie Hartz IV oder irgendeine Art von gesetzlich garantierten Mini-Minimum gab es nicht. Die Arbeitslosenversicherung hat das erstmals eingeführt, dass Leute, die vorher eingezahlt haben in der Versicherung, hinterher Arbeitslosengeld bekommen haben. Die Idee war, durch solche Sicherungsmaßnahmen, die halt massiv auszuwerten und da den wahren Charakter von Arbeit dadurch zurückzudrängen, staatliche Eingriffe in die Produktion zu erhöhen und insbesondere durch die sogenannte Gemeinwirtschaft die aufzuwerten. Also einerseits Eigentum von auf nationaler Ebene, Reichseigentum durch Verstaatlichung von Schlüsselindustrien, andererseits kommunale Betriebe, die es damals schon gab, wie die Berliner Verkehrsbetriebe, die halt schon der Stadt gehörten, oder viele Elektrizitätswerke, Stadtwerke, oder gewerkschaftseigene Betriebe oder eben die Genossenschaften, die man ja noch aus Lassalle-Zeiten im Programm hatte und die damals wirklich eine große Macht waren. Also damals gab es Konsumgenossenschaften, wo man eingekauft hat. Es gab Wohnungsbaugenossenschaften, wo man wohnen konnte. Und eigentlich fast in allen Lebensbereichen Produktivgenossenschaften, sehr wenige, aber tatsächlich sowas wie Arbeiterbanken, eine gewerkschaftseigene Bank. Und die Idee war, diese Sachen sozusagen, das Kollektiveigentum innerhalb des Kapitalismus aufzuwerten. Genau. Probleme dieses Ganzen war, dass man im Grunde sehr ähnlich wie Lassalle darauf vertraut hat, dass der Staat ein neutrales Organ ist, wo man einfach ein anderes Programm aufspielen kann. Also bei Lassalle war es halt die Staatshilfe für Genossenschaften und das hier war sozusagen zwei Generationen später das Upgrade davon. Man hat aber eigentlich schon 1919 in der Gegenrevolution gesehen, durch den massiven Militäreinsatz dass der Staat zu ganz anderen Sachen fähig ist, um halt revolutionäre Entwicklungen zu verhindern. Und vor allen Dingen hat es eigentlich, war es sehr schwierig, eine politische Mehrheit für dieses Programm zu finden. Und gleichzeitig waren viele von diesen, diesen Transformationsideen, die man hatte, davon abhängig, dass man halt, wenn man nicht zwangsenteignen will, Betriebe kaufen muss. Und dass man im Grunde Profite aus einer kapitalistischen Wirtschaft umverteilt. Gleichzeitig hat man in, ja, manche würden sagen naiv, andere würden sagen optimistischerweise Trends halt zu einer Regulierung von Arbeitsverhältnissen und zu einem bestimmten sozialen Verbesserungen, die von 1924 bis 1928 tatsächlich zu beobachten waren. In einer Zeit relativen Konjunkturaufschwungs hat die einfach in die Zukunft verlängert, gesagt, das läuft weiter so, wir können da einfach weitermachen. Aber schon ein Jahr nach Veröffentlichung des Konzepts 1929, der Schwarze Freitag, die Weltwirtschaftskrise, und ein Jahr danach fiel das Ganze praktisch ins Bodenlose und man konnte sich nicht mal mehr auf die Minimalia einigen. Also es gab zum Beispiel diese Arbeitslosenversicherung und das ist ein Schlüsselbeispiel, weil daran die sozialdemokratische Regierung Hermann Müller gescheitert ist, weil sich nämlich die Arbeitnehmerverbände, also die Gewerkschaften und die Unternehmer vertreten durch die Parteien in der Koalitionsregierung nicht darauf einigen konnten, wie hoch die Beiträge denn nun sein sollen für diese Arbeitslosenversicherung, sodass 1930 daran die Regierung Müller gescheitert ist. Das war die letzte demokratische Regierung der Weimarer Republik. Danach kam Heinrich Brüning zunächst, der hat eine radikale Austeritätspolitik, würde man heute sagen, gemacht, also sparen, sparen, sparen. Gerade an diesen Sozialsystemen, die halt teilweise aus den Profiten mitfinanziert wurden, wurde als allererstes gespart. Da musste als allererstes, um die Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen, würde man heute sagen, also sehr modernes Programm, musste halt abgegeben werden. Und das hat zu einer massiven Verelendung geführt. Einerseits zu einer politischen Radikalisierung nach links, aber eben auch zu einer massiven politischen Radikalisierung nach rechts. Die NSDAP hat seitdem ihre ersten politischen Erfolge gefeiert, aber die Abschaffung der Demokratie war im Grunde schon angelegt in der Brüning-Regierung, weil sie nämlich ohne Parlament regiert hat, als Regierung mit Notverordnungen von Gnaden des Reichskanzlers. Sehr starke Parallelen zu heutigen Technokratenregierungen, wie man sie immer mal wieder hört, wo halt ein Kabinett von angeblichen Fachleuten eingesetzt wird, um bestimmte Maßnahmen, die angeblich gut sind fürs Allgemeinwohl, durchzusetzen. Das Fazit und Ausblick für heute. Wir haben jetzt so eine Art Tour de Force und Ritt gemacht durch verschiedene Generationen und Modelle der Arbeiterinnenbewegung. Modelle, die in vielen Punkten teilweise gescheitert sind, aber in anderen Punkten, wo noch viel übergeblieben ist. Zum Beispiel wohne ich heute noch in Berlin in der Wohnungsbaugenossenschaft, die 1901 gegründet wurde, eher in der Schulze-Delitzschen Tradition als Sparverein, aber hat beide Weltkriege überlebt und das Haus steht immer noch. Also es funktioniert offensichtlich, wenn man Kapital hat, dieses kollektive Wirtschaften. Kapital in diesem Sinne Grundstücke und ein Gut, was immer geht, weil wohnen muss man. Und damit kann man auch einen schlecht niederkonkurrieren, weil Wohnungen, die stehen halt da und dann stehen sie da. Und wenn man nicht so blöd ist, sie zu verkaufen, ist es halt genauso wie Ackerland. Irgendwann steigt es wieder im Preis. Während in anderen Bereichen halt die innerkapitalistische Konkurrenz viele von diesen Genossenschaften halt platt gemacht, totgeschlagen hat. Das letzte jetzt Coop, das war früher die Konsumgenossenschaftsverband, ist in Westdeutschland schon in den 80er Jahren pleite gegangen an den großen Supermarktketten. Es gab lange noch in Schleswig-Holstein einen Restbestand davon, der arbeitet jetzt aber auch mit Rewe zusammen. Und da merkt man, also Genossenschaftsidee ist oft daran gescheitert, dass sie bei Prozessen extremer Kapitalkonzentration nicht mithalten können. Also was schon Lassalle kritisiert hat, ist gleichzeitig, hat aber auch ihr Scheitern daran, dass sie intern oft bürokratische Managementstrukturen abgebildet hat, die sich von kapitalistischen Unternehmen kaum noch unterschieden haben. Auch dies oft eine Anpassung an Markt und Konkurrenz und Preiskämpfe. Die Gegenidee, dass man halt sagt, okay, diese Inseln im Kapitalismus funktionieren nicht. Ich würde sagen, ja, sie funktionieren schon, nur sie funktionieren unter begrenzten Bedingungen. Die Gegenidee war immer, man muss den Staat irgendwie übernehmen. Da ist eben das Problem gewesen, dass der Staat eben keine neutrale Instanz ist und oft keine Lust hatte, sich einfach übernehmen zu lassen, weder durch Reform noch durch Revolution. Es gab Versuche, das zu tun. Also die interessanteste ist wahrscheinlich die Regierung Allende gewesen, nochmal in den 1970er Jahren, wo halt tatsächlich sehr radikal halt Transformationen stattgefunden haben. Auch in Israel ist es ein ganz interessantes Modell gewesen, die Kibbutzim als Agrargenossenschaftsbewegung. Da ist witzigerweise der Fritz Naftali Minister gewesen, der halt das Wirtschaftsdemokratieprogramm geschrieben hat und hat viele von den Sachen hinterher im Exil umgesetzt. Aber auch da hat man gesehen, viele solche Reformen, auch wenn sie sehr weitgehend sind, sind in einem Umfeld, das drumherum noch kapitalistisch ist, rückholbar. Sei es Fall Chile durch Gewalt, sei es aber auch, Israel ist ein sehr interessantes Beispiel, ein, zwei Finanzkrisen. Am Anfang mit sozialistischen Regierungen hat es einen Bailout gegeben, wie es den heute für die Deutsche Bank und die Commerzbank auch gibt. Einmal eine konservative Regierung gibt keinen Bailout. Die Kibbutzbewegung und die Agrargenossenschaften haben massiv auf Grundeis gefahren. Regierungswechsel in Israel war 1977, als die erste konservative Regierung dran kam, kann man einordnen in den globalen Trend hin zum Neoliberalismus. Margaret Thatcher 1979, Helmut Kohl 1982, Ronald Reagan 1981 und sehr viele Errungenschaften oder Ideen, die in unterschiedlichen Staaten an Regulierung von Arbeitskraft, teilweise Staatseigentum verwirklicht waren, sind halt durch das neoliberale Rollback massiv aufgefressen worden. Diese Rückentwicklungen sind halt unpopulär und oft begleitet von autoritären Tendenzen im Staat. Ich habe die Brüning-Regierung erwähnt, die so eine Art Rollback in den 30er Jahren schon war. Heute würde man sagen, die Memorandumpolitik der Troika, wo zum Beispiel 2011 in Portugal vor den Wahlen beide großen Parteien vorher unterschreiben mussten, dass sie nicht gegen die Troika Politik machen. Das sind autoritäre Tendenzen im Neoliberalismus. Von daher ist der Kampf um sozialistische Eigentumsverhältnisse nach wie vor leider nicht losgelöst vom Kampf um demokratische Rechte. Und schließen würde ich damit, dass halt die Umsetzung von Kollektivproduktionsideen, von sozialistischen Eigentumsverhältnissen nicht unbedingt immer eine Frage des besseren Modells ist, sondern eine Frage von politischer Hegemonie. Dankeschön.